Es waren einmal zwei manisch-depressive, die wollten gemeinschaftlich sterben gehen. Denn sie sahen zum Freitod keine Alternative. Doch noch ein letztes Mal wollten sie ins Kino gehen. Sie sahen einen Film über die Apokalypse und ihre Seelen badeten im Wohlergehen. Sie ergötzten sich an des Lebens böser Fratze, denn sie erkannten, all dies würde bald vergehen. Freunde beschlossen, weiter zu leben und gründeten einen Weltuntergangsverein. Ihre Löffel würden sie ja ohnehin bald abgeben. Somit überbrückten sie die Wartezeit mit glücklich sein.